bist kein Rapper, nur weil du Double Times auf Plastic Beats. Meine Tracks sind Hass-Tiraden, deine nur ein Abschiedsbrief. Schwuchtel, verpiss dich, du faschist Rap nicht, doch eins habt ihr gemeinsam. Heutzutage ist Rap hässlich, aber Rap ist halt nicht friedlich. Rap bedeutet Krieg, du Spaß. Das Beste an deinem Tape war dein Wacker Feature. Gas, hau halt deine Fresse, ich fick Noten so wie dich und rede dir in dein Gesicht, bis dein Unterkiefer bricht. Du schreibst deine Biografie, ich schreib meine Texte. Was für Straßenrap, ich erhäng dich an deiner schwulen Kette. Du rappst auf Trappies und behauptest, dass es die Zukunft ist. Nein, du Spaß, das sagt nur, dass du ein dummer Hurensohn bist. Du bist metrosexuell, weil es anscheinend cool ist. Und bist so verlässlich, dass du selbst nach einer Punchline blutest. Du posierst in deiner 500-Euro-Jacke im Videoclip und bist so schwul, dass du dein Mic hältst, als ob's dir ne Deep Throat gibt.